Erster Jahwe, du bist mein Gott. Ich will dich loben. Ich will deinen Namen ehren. Du hast große Dinge getan. Was du gesagt hast, ist wahr. Zweiter, du hast die Stadt zerstört. Der feste Ort ist jetzt Schutt. Die Häuser der Feinde sind weg. Man baut sie nie wieder auf. Dritter, darum werden starke Völker dich ehren. Böse Städte werden Angst vor dir haben. Vierter, du warst ein Schutz für die Armen. Du hast ihnen in Not geholfen. Du warst wie ein Schutz vor Sturm. Du warst wie Schatten vor Hitze. Die Wut der Bösen ist wie ein starker Sturm. Fünfter, du machst den Lärm der Feinde leise. Es ist wie Schatten, der Hitze nimmt. Der Jubel der Bösen verschwindet. Sechster, Gott Jahwe macht ein Fest. Er macht es für alle Völker auf diesem Berg. Es gibt gutes Essen und guten Wein. Alles ist sehr gut. Siebter, auf diesem Berg nimmt er etwas weg. Es ist wie ein Schleier über allen Völkern. Es macht die Menschen traurig. Achter, er wird den Tod für immer wegnehmen. Gott Jahwe wischt alle Tränen ab. Er nimmt die Schande seines Volkes weg. Das wird auf der ganzen Erde sein. Jahwe hat es gesagt. Neunter, an diesem Tag werden die Leute sagen, das ist unser Gott. Wir haben auf ihn gewartet. Er hat uns geholfen. Das ist Jahwe. Wir wollen uns freuen über seine Hilfe. Zehnter, Jahwe wird auf diesem Berg sein. Aber Moab wird zertreten. Es wird wie Stroh im Schmutz zertreten. Elfter, wenn Moab seine Hände ausbreitet, wie ein Schwimmer. Dann wird Gott seinen Stolz zerstören. Er wird auch seine Tricks zerstören. Zwölfter, Gott wird deine hohen Mauern zerstören. Er wird sie zu Boden werfen. Sie werden im Staub liegen,